بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجميع النعم من الله الله سبحانه وتعالى شكايت وزيجز عن unserem Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. Wir machen inshallah ta'ala direkt weiter. Wir waren angekommen beim 24. Unterkapitel auf der Seite 246, Hadith Nummer 489. Das ist der 24. Unterkapitel von As-Salah. Und es geht um Orte, an denen man nicht beten darf. Abu Dharr berichtet, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die ganze Erde wurde für mich zu einem Mittel zur Reinigung und zu einer Gebetsstätte gemacht. Erst einmal lernen wir, oder haben wir gelernt, dass damit ein Gebet gültig ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Und zu diesen Voraussetzungen gehört die Reinigung, At-Tahara, und damit sind drei Arten von Reinigung gemeint. Einmal die Reinigung des Körpers, die rituelle Reinigung des Körpers, dann die, die sind zwei Arten von Reinigung gemeint, rituell und wirklich. Die rituelle Reinigung ist, dass man eben im Zustand der Tahara ist, ja, dass man quasi Wudu hat. Und dann gibt es die wirkliche Reinigung, das heißt, die nicht im übertragenen Sinne ist, das heißt, die empirisch nachweisbare, das heißt, die Kleidung muss sauber sein, der Gebetsplatz muss sauber sein und der Körper muss sauber sein. Und dazu gehört eben der Ort, das ist der Ort, an dem man betet. Und diesbezüglich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam grundsätzlich gesagt, dass die Ausgangslage ist, dass die gesamte Erde ein Masjid ist. Und Masjid kommt vom arabischen Wort Sajada. Sajada heißt Niederwerfung, das heißt ein Ort der Niederwerfung ist. Und gemeint ist ein Ort des Betens, ist das Salah ist. Und denn hier wurde das Salah bezeichnet mit einem Teil, das zum Salah gehört. Ja, also das heißt, das Sujud ist ein Teil des Salah. Gemeint ist aber das Ganze. Ja? Wie man auf Deutsch auch genauso sagt, welche fleißigen Hände haben dieses Haus gebaut. Sind nicht damit die Hände gemeint, sondern die Menschen gemeint, richtig? Das gibt es in der arabischen Rhetorik genauso wie in der deutschen Rhetorik und wahrscheinlich in allen anderen Sprachen ebenfalls, ohne natürlich sie zu kennen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass das die Ausgangslage ist. Deswegen, wenn ich irgendwo auf der Welt draußen bin, auf irgendeinem Acker, auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem Stück Erde, auf irgendeinem Parkplatz, auf irgendeinem Gehweg, auf irgendeiner Straße, grundsätzlich ist diese Ortschaft Tahir und ich darf dort mein Gebet verrichten. Das ist die Ausgangslage. Und wenn jemand etwas anderes sagt, jemand sagt zum Beispiel, dort könnte Najasa sein, dann ist das dann äußert er seinen Zweifel. Und wir wissen, dass der Zweifel Gewissheit nicht beseitigt. Gewissheit ist unsere Ausgangslage. Unsere Ausgangslage ist, dass daher ist. Und dieser Zweifel, der kann sein, natürlich kann sein, kann aber auch nicht sein. 50-50. Und deswegen ignorieren wir ihn einfach und tun so, als wäre er nicht da. Ja? Anders wäre, wenn jemand sagt, dieser Ort ist Mutanajjis, das heißt, das ist Najasa gekommen, weil ich habe gesehen, wie dort ein Tier, das Najis ist, wie zum Beispiel ein Schwein, ein Hund, sein Geschäft verrichtet hat. Das wäre eine andere Angelegenheit. Dann hätte er einen Beweis, dass er sich nicht mehr bei der Ausgangslage befindet. Ausgangslage ist Gewissheit. Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, aber wird beseitigt durch Dhann Rajih. Okay? Das heißt, durch eine Sache, von der man überzeugt ist, auch wenn sie nicht hundertprozentig ist. Wenn ich gesehen habe, dass ein Hund dort etwas verrichtet hat und danach sehe ich die feuchte Stelle zurückgeblieben, sehe ich immer noch. Ansonsten, wenn ich weiß, dass dort irgendwann einmal ein Hund sein Geschäft verrichtet hat, aber warum? Weil dort Hunde auf der Wiese regelmäßig spielen, aber jetzt momentan sehe ich da keine Najasa, Ich kann die Najasa weder sehen, noch kann ich sie riechen, noch kann ich sie fühlen, noch sonst irgendetwas mit meinen Sinnesorganen machen, dann gehe ich auch davon aus, dass sie nicht mehr da ist, da Najasa auch verfliegt und auch vergeht, ja? Und durch die Sonneneinstrahlung, durch den Wind vergehen solche Angelegenheiten, dadurch, dass Leute das drauf laufen und verbreiten und wegnehmen und so weiter und so fort. Weil ich kann nach der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten nur beurteilen, dass etwas Mutanajjis ist. Mutanajjis heißt verunreinigt mit Najasa. Ich kann nur sagen, dass etwas Mutanajjis ist, wenn ich es nachweisen kann. Das heißt, ich muss entweder riechen oder schmecken oder sehen oder spüren. Ja, es muss etwas da sein, mit dem ein normalsterblicher Mensch das. Ansonsten, wenn ich das nicht sehen kann, dann richtigerweise gilt sie auch. Also wenn ich nicht sehen kann, nicht schmecken kann und so weiter, dann gilt sie auch als nicht vorhanden. Das ist die Ausgangslage und das gleiche gilt auch in Bezug auf Tahur. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Erde wurde mir zu einem Ort von Tahur gemacht. Und Tahur im Arabischen, sprachlich gesehen, bedeutet anderes reinigend. Also selbst rein und anderes reinigend. Also sagen wir auch hier, grundsätzlich alles, was Allah subhanahu wa ta'ala auf der Erdoberfläche erschaffen hat, ohne dass der Mensch etwas daran verändert hat. Wenn der Mensch verändert hat, davon gehe ich jetzt nicht aus. Ja? Sondern wenn etwas auf der Erdoberfläche natürlicherweise ist, wie zum Beispiel Erde oder Sand oder Steine, oder ja, solche Sachen, dann ist dieses alles ein Mittel zur Tahara für den Thermo. Weil es ist Tahur, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Aber es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, ob es tatsächlich reinigend ist, wie es hier im Hadith steht, oder ob es nur lediglich uns das Gebet erlaubt zu verrichten. Und der Unterschied zwischen den beiden zeigt sich, wenn man wieder Wasser hat. Muss man dann den Wudu wiederholen oder kann man einfach in dem Thermum weiter beten, den man gemacht hat, bis eben der Thermum ungültig geworden ist. Ja? Weil das ist eine Meinungsverschiedenheit, die inzwischen sehr, sehr selten praktische Relevanz hat, muss man sagen. Ja? Aber das ist der Unterschied, ob man sagt, dass die Erde Tahur ist, wie es hier im Hadith steht, manche Ulama sagen, oder ob man sagt, nein, die Erde ist Mubih. Mubih heißt erlaubend. Das heißt, es erlaubt dir zu beten, es erlaubt dir, wenn du dann mit dem Term gemacht hast, alles zu machen, was man, wofür man Wudu braucht, aber du bist immer noch Muhdith, eigentlich. Ja? Das heißt, diesen Hadath trägst du immer noch in dir, aber es ist eine Ausnahme. Und der Unterschied, den habe ich gerade eben klar gemacht. Auf jeden Fall, das ist die Ausgangslage. Aber jetzt die Frage, ist tatsächlich die gesamte Erde ein Ort, an dem man beten darf? Die Antwort lautet nein. Und warum lautet die Antwort nein? Obwohl der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam das so gesagt hat. Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Hadithen Ausnahmen gemacht hat. Wie wir gleich sehen werden. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, zu schnell zu urteilen, wenn man einen Hadith sieht, dass man direkt danach handelt. Ja? Weil manche Leute heutzutage sagen, Achi, warum soll ich den Fiqh lernen nach einer bestimmten Rechtsschule zum Beispiel? Oder warum soll ich den Fiqh lernen nach dem Gelehrten so und so? Warum? Yani, ich kann doch direkt den Hadith sehen und dann handle ich danach, wie die Sahaba auch das gemacht haben. Erst einmal, das verbirgt mehrere Probleme in sich, nur jetzt um nicht zu sehr auszuarten, aber eines der großen Probleme ist, Allah Azza wa Jal selbst hat gesagt, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute des Koran, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Das ist den ersten Fehler, den du gemacht hast. Das heißt, wenn jeder direkt vom Propheten die Worte nimmt und vom Koran, dann brauchen wir diese Eier nicht mehr. Brauchen wir die Sahaba nicht mehr, brauchen wir die Tabi'in nicht mehr. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, das große Problem ist auch, dass die falsche Annahme, dass die Sahaba so gehandelt haben. Also immer, das muss man immer aufpassen. Wenn einer sagt, die Sahaba haben auch so gehandelt oder die früheren Generationen, das ist eine, wie Allah sagt, satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, dass ihr Zeugnis wird aufgeschrieben, sie werden danach gefragt werden. Und wehe dir, was für ein Zeugnis hast du abgelegt? Über hunderttausende von Menschen sagst, die haben alle so und so gehandelt. Ja. Wobei das Gegenteil bekannt ist, natürlich zur Zeit des Propheten, er war die Quelle, ist schon klar. Aber wir reden jetzt nach der Zeit des Propheten, weil du bist auch nach seiner Zeit. Okay? Wenn jetzt ein Sahabi, ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ein Mann kam zu Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala, und hat zu ihm gesagt, Abu Musa, jemand ist gestorben und hinterlässt eine Tochter und hinterlässt eine Tochter eines Sohnes und eine Schwester. Gemeint ist eine Vollschwester, vom gleichen Vater, gleichen Mutter. Eine Tochter, Tochter eines Sohnes und eine Schwester. Was ist das Urteil? Wie wird das Erbe verteilt? Dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, die Tochter bekommt die Hälfte. Die direkte Tochter bekommt die Hälfte. Und die Schwester bekommt die andere Hälfte. Und die Tochter des Sohnes bekommt nichts. Weil nichts mehr übrig geblieben ist. Okay. Dann sagte er aber, das, was ich gesagt habe, ist schon jetzt für und wieder, ja. Aber jetzt kommt eine Entscheidung. Dann sagte er, geht zu Ibn Mas'ud, er wird dasselbe sagen. Und dieser Satz, geht zu Ibn Mas'ud, weist auf zwei Sachen hin. Erstens auf seine Unsicherheit in seiner Antwort. Und zweitens, dass er verwiesen hat auf einen anderen Alim. Okay? Und Abdullah ibn Mas'ud ist einer der Fuqaha und dann Sahaba gewesen. Tamam? Natürlich, Abu Musa al-Ash'ari hat auch seine Position, aber er hat nicht die gleiche Position unter den Ulama wie Abdullah ibn Mas'ud oder Zayd ibn Thabit oder Abdullah ibn Abbas. Dann gingen sie zu Ibn Mas'ud, haben sie ihn gefragt, wie sieht's aus bei dieser Erbenverteilung? Dann hat er gesagt, لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Das heißt, wenn ich so urteilen würde wie Abu Musa, bin ich irregeleitet und ich werde nicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Dann sagte er, richtigerweise bekommt die Tochter die Hälfte, die Tochter des Sohnes bekommt ein Sechstel, wodurch zwei Drittel erfüllt werden und den Rest bekommt die Schwester. Und dann hat man Abu Musa radiallahu anhu das gesagt und dann hat er gesagt, solange dieser Gelehrte unter euch ist, fragt mich bitte nicht mehr. Solange dieser Habr, dieser Gelehrte unter euch ist, fragt mich bitte nicht mehr. Das ist ein eindeutiger Hadith, also das ist einer von jetzt von Allahu a'lam, wie vielen Hadithen es gibt, wo die Sahaba sich gegenseitig verwiesen haben und gefragt haben, wie etwas funktioniert und so weiter. Aber wo eindeutig, das ist ja auch das Problem gewesen, in diesem Hadith Abu Musa radiallahu anhu aus dem Koran al-Karim die Erbverteilung falsch verstanden hat. Das ist die ganze Geschichte. Er hat was falsch berücksichtigt, erstens, und zweitens, er hat einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls nicht gekannt und deswegen war sein Ergebnis falsch. Ja. Und deswegen, wie ich gesagt habe, auch in diesem, und deswegen, was ist der Unterschied zwischen dem Gelehrten und dem einfachen Menschen, der einen Hadith sieht? Der Unterschied ist, der Gelehrte hat das alles schon mal gelesen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal, und er hat schon die Erfahrung seiner Lehrer gesammelt und seine persönliche Erfahrung gesammelt. Und er weiß jetzt zum Beispiel, es gibt nicht nur diesen einen Hadith in diesem Zusammenhang, sondern es gibt noch 20 andere, und ich sollte die berücksichtigen. Ich sage immer sehr gerne, nur als Beispiel, damit man wirklich sieht, dass die Welt der Überlieferungen ist einfach riesengroß, ist riesengroß. Ja? Wenn du schaust, zum Beispiel das Buch Raf'ul Yadain von Imam al-Bukhari, das Heben der Hände von Imam al-Bukhari, das Heben der Hände im Gebet. Ja? Dieses Buch beinhaltet über 100 Hadithe, wo es nur darum geht, wann hebt man im Gebet seine Hände. Okay? Und das Buch ist kein Fiqh-Buch, wie manche Leute vom Titel her denken, es geht darum, das zu lernen. Nein, wenn du das lernen willst, liest du ein Fiqh-Buch, viel einfacher, viel kürzer. Ja? Sondern das Buch ist eher ein Buch des Umganges mit den Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein Aufruf dazu, der Sunna zu folgen, wenn sie authentisch überliefert worden ist, auch wenn du es anders gelernt hast. Aber das ist so die ganze Geschichte. Okay? Ein anderes Buch zum Beispiel, auch von Imam Bukhari, und es gibt noch ein anderes, gleiche Thematik von Imam Bayhaqi, ist über das Lesen der Fatiha hinter dem Imam oder das Lesen des Koran allgemein hinter dem Imam. Einer der bekannten Meinungsverständnisse, Ulama, wie geht man hinter dem Imam damit um, wenn der Imam Koran liest, Fatiha oder nicht die Fatiha, was macht man hinter dem Imam? Leise Gebet, laute Gebet und so weiter und so fort. In dem Buch, was wenn die früheren Bücher geschrieben haben, dann war das Überlieferungen, Überlieferungen und nochmal Überlieferungen. In dem Buch von Imam Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, werden über 400 Hadithe erwähnt, nur über diese eine Thematik. Betet, liest man oder liest man nicht hinter dem Imam und wenn man liest, wann und so weiter. Tamam? Und deswegen, wenn du das weißt, dass das alles gibt, wie kannst du beruhigten Herzens eine einzige Überlieferung nehmen und darauf etwas aufbauen? Ja? Der Gelehrte natürlich im Unterricht erwähnt nicht immer alles, sondern es reicht ja, wenn er weiß, dass die Zusammenfassung von all diesen Sachen ist der Hadith so und so zum Beispiel. Und das reicht eigentlich, die zwei Hadithe dazu zu kennen. Und alle anderen, er weiß, wie er damit umgeht, wenn er damit konfrontiert würde. Okay? Aber du als Laie, wenn du einfach nur wenn du so schnell handelst, dann siehst du sehr schnell alt aus, gerade wenn du, und das ist ja das Problem, und das kleinere Problem ist, wenn du für dich selbst handelst. Weil nach irgendeinem Madhab klappt es schon bei dir. Ja? Aber natürlich auch, wenn man sich nicht einfach aussucht, man darf nicht einfach aussuchen, was man will, aber es ist angenommen. Ja? Aber wenn du jetzt anfängst zu unterrichten und dich sozusagen vor die Leute zu setzen, und so, dann natürlich wirst du konfrontiert auch mit anderen Ansichten und dann solltest du natürlich auch möglichst antworten können, falls es jemand einen Einwand hat oder eine Frage hat oder was auch immer. طيب, schauen wir uns den 490. Hadith an. Abu Salih al-Rifari, dieser Hadith wurde von mehreren Ulama als Daif eingestuft, wie ihr sehen könnt. Yani. Ich brauche das nicht jedes Mal dazu sagen, deswegen auch wenn ich einen Hadith lese, einfach so. Ihr seht das ja selbst. Yani. Ob es von allen Gelehrten sahih ist oder allen Gelehrten da'if ist oder ob es Meinungsverschiedenheit gibt. Falls uns interessiert mehr in diesem Unterricht der Fiqh des Hadithes. Das heißt, was haben wir von dem Hadith? Wie gehen wir damit um? Weil wir haben öfter schon gesehen, dass Hadithe, auch wenn sie manchmal da'if sind, haben wir trotzdem irgendeinen Nutzen daraus, weil er übereinstimmt mit anderen, weil er übereinstimmt mit unserer Ausgangslage. Ja? Mit unserer Ausgangslage sowieso übereinstimmt. Deswegen profitieren wir trotzdem davon. طيب. Abu Salih al-Rifari berichtet, dass Ali radiallahu anhu einmal in Babylon vorbeikam. Da kam der Muezzin zu ihm und bat ihn um Erlaubnis, den Gebetsruf für das Asr-Gebet auszurufen. Als Ali sich von Babylon wieder entfernte, ordnete er ihm an, die Iqama auszurufen. Als er mit dem Gebet fertig war, sagte er: Mein lieber Freund sallallahu alaihi wasallam hat mir verboten, auf dem Friedhof zu beten und auch auf dem Boden in Babylon, denn ihr Boden ist verflucht. Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, den Hadith da'if einschufen, handelt natürlich nicht danach, weil wenn er nicht über den Propheten authentisch überliefert ist, dann hat er auch diesbezüglich keine Aussagekraft und wir kennen auch keine anderen Überlieferungen, die das stärken würden, was dort steht. Taban, was wir wissen, wegen Hinweis auf Babylon, auf Arabisch als Babel, und das ist der Ort, wo, wie im Koran steht, die Engel Harut und Marut mit der Fitna der Zauberei herabgesandt worden sind, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, um die Menschen auf die Probe zu stellen. Und der entsprechende Tafsir, den findet ihr in Surat al-Baqarah an der entsprechenden Stelle. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Im nächsten Hadith heißt es in etwa dasselbe, nur mit anderem Isnad. Dann Abu Sa'id radiallahu anhu berichtet, Musa sagt in seiner Überlieferung, so viel Amr glaubt, so viel Amr glaubt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz außer dem Bad und dem Friedhof. Die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz außer dem Bad und dem Friedhof. Und das Bad, Al-Hammam, ist der Ort, an dem man sich umkleidet. Der Ort, an dem man sich umkleidet. Und die Illa, die hier gesehen wird, ist der Ort, weil dort die Aurat offen aufgedeckt werden. Und das ist der eine Ort, der ist ausgenommen durch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der zweite Ort ist der Friedhof Al-Maqbara. Und in Bezug auf den Friedhof ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Friedhof ein Totengebet verrichtet hat für die Frau oder den Mann, der damals gestorben ist, und die Moschee zu reinigen, fegen pflegte. Als man ihm sagte, als er die Person vermisste, fragte man ihn, was passiert, sagt, die ist letzte Nacht gestorben. Er sagte, warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Sie haben gesagt, wir wollten dich nicht nachts stören. Und dann ging er zum Friedhof hinaus und verrichtete dort ein Totengebet beim Grab dieser verstorbenen Person. Manche Gelehrte sagen, das gilt nur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und ihr Argument ist genau dieses. Sie sagen, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat, die gesamte Erde ist ein Gebetsplatz, bis auf. Und sie sagen, diese Aussage des Propheten a.s.w. gilt für alle Menschen. Und wenn er das anders gemacht hat, dann ist es eine Ausnahme, die nur in Bezug auf ihn gilt. Das ist das erste Argument, weil sie sagen, die Ausnahme bleibt eine Ausnahme und für uns alle anderen bleibt die Regel allgemein bestehen. Andere Gelehrte sagen, nein, grundsätzlich gilt, dass der Prophet, was auch immer er gesagt oder gemacht hat, für uns auch eine Sunna ist, die wir nachmachen dürfen. Und solange er, weil er hätte ja sagen können, das gilt nur für mich, ja, und gilt sonst für niemanden anderes, zum Beispiel, weil es ist eine offensichtliche Sache, dass er hinaus gebetet hat. Es wurde ja überliefert, es wurde gesehen, dass er es gemacht hat, alaihissalam. Und wenn das nur für ihn speziell wäre, hätten wir erwartet, dass er das. Das gilt für das Totengebet, aber nicht für das allgemeine Gebet. Das heißt, allgemeines Fahrtgebet verrichtet man nicht innerhalb des Friedhofes. Und das gilt da, wo die Abgrenzung ist. Da, wo das Tor ist, wo man eintritt in den Friedhof, da betet man kein Fahrtgebet. Wenn man ein Totengebet verrichtet, in Nachahmung des Propheten, hat man sein Argument. Aber das auszuweiten auf ein Fahrtgebet, nein. Und es gibt natürlich einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Totengebet und dem Fahrtgebet. Ist das im Totengebet, gibt es keinen Rukur und kein Sujud. Und es geht ja, beim Gebet geht es ja darum, dass man sich für seinen Herrn selbst erniedrigt und ihn als den Größten verherrlicht. Und der Sujud ist eine Methode, wie man das zum Ausdruck bringt. Und die große Gefahr bei Friedhöfen ist ja offensichtlich, dass schon immer und bis zur heutigen Zeit findest du bei den Menschen, die dem Schirk verfallen, Gott bewahre, gerade wenn es um Sekten geht in der islamischen Religion oder außerhalb der islamischen, wie man es sehen will, ist diese Totenverehrung einfach unglaublich verbreitet. Ob die Toten, die sie verehren, in den Moscheen begraben sind. Oder ob die Toten, die sie verehren, direkt in der Qibla der Moschee ist. Also du betest in der Moschee und betest direkt auf den Friedhof. Ja? Oder ob das Grab begraben ist, sich befindet innerhalb dem Moscheegrundstück. Du trittst praktisch, du gehst in das Moscheegrundstück hinein und dann befindet sich das Grab nicht in der Moschee direkt, sondern daneben. Vor all diese Sachen waren schon immer ein, wie sagt man, was ist ein Sprungbrett oder eine Brücke zur Verehrung dieser verstorbenen Menschen. Ja. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und deswegen hat der Islam hier einen Riegel vorgeschoben und sogar das Gebet zu Allah verboten beim Friedhof, wenn es sich um ein rituelles Gebet handelt, damit diese Tür zum Schirk ein für alle Mal geschlossen wird. Das ist in Bezug auf den Friedhof, denke ich, eine klare Angelegenheit. 25. Das Verbot, in Kamelstellen zu beten. Das ist jetzt, hier sehen wir, dass der Imam das schön geordnet hat. Erst hat er einen allgemeinen Hadith gebracht und danach bringt er die Ausnahmen zu diesem Hadith. Das nennt man diese allgemeine, umfassende Aussage, die jeden einzelnen Ort umfasst, nennt man Aam-Aussage. Und diese Texte, die wir jetzt gerade sehen, die Ausnahmen machen, nennt man Khas-Aussagen. Das heißt, es sind Aussagen, entweder Hadithe oder Ayat, die Ausnahmen machen aus der allgemeinen. Und diese Thematik ist eine der wichtigsten Thematiken in der Wissenschaft Usul al-Fiqh. Eine der wichtigsten überhaupt. Und wenn man diese nicht verstanden hat, dann wird man sehr viele Widersprüche sehen im Koran Karim, des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen gibt es eine sehr wichtige Regel, und das ist alles, was wir gerade machen. Sie bedeutet, la ta'aruda bayna aamin wa khas. Das heißt, grundsätzlich, die Regel lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer Aam- und einer Khas-Aussage. Zwischen einer umfassenden Aussage und einer Aussage, die speziell für einen speziellen Fall gilt oder die eine Ausnahme macht. Weil normalerweise würdest du sagen, das widerspricht sich. Erst sagst du, man darf nirgendwo beten und dann sagst du, man darf überall beten und dann sagst du, man darf nicht im Friedhof beten. Das eine widerspricht dem anderen. Ja? Aber das ist eine Ausnahme von dem. Und das ist kein Widerspruch. Ausnahmen zu machen sind kein Widerspruch. Diese Regel ist von großer Bedeutung. Und deswegen, viele Leute fallen drauf rein. Also viele Leute, gerade die Leute, die Fehler suchen oder die Krankheit in ihrem Herzen haben oder den Koran, die Sunna des Propheten nicht verstehen wollen, die verstehen. Und dabei, subhanallah, der Mensch macht natürlicherweise sehr viele Verallgemeinerungen. Sehr viele. Das ganze Leben besteht in deinen Aussagen als Verallgemeinerung. Und keiner meint das. Ja. Selbst wenn jemand, wenn er irgendwas sagt, ich mag eine bestimmte Speise zu essen. Ja. Er meint damit die Speise, wenn sie so gemacht wird, wie er sie kennt. Aber ansonsten, wenn sie das Reis und das Fleisch gemacht wird nach einer ganz anderen Methode, er mag das nicht. Und das ist kein Widerspruch, weil er sagt, er redet von bekannten Fällen, die er kennt oder die meistens so sind. Ja. Oder wenn man verallgemeinert, irgendwas anderes, überhaupt wenn ich viel darüber zu reden. Weil diese Regel ist sehr, sehr wichtig. Und eine zweite Ausnahme ist das Verbot, in Kamelstellen zu beten. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde über das Gebet in Kamelstellen befragt. Er sagte, betet nicht in Kamelstellen, denn deren Eigenschaft ist ähnlich wie die der Satane. Und er wurde darüber gefragt, ob man in Stellen von Schafen und Ziegen beten darf. Er sagte, betet dort, denn sie sind ein Segen. Also hat in Bezug auf die Kamele hat der Prophet Hassan verboten, dass man in den Stellen betet. Aber das Verbot ist eben nicht, weil sie najis sind oder unrein sind. Denn eine Regel lautet, jedes Tier, das man essen darf, dessen Ausscheidungen sind tahir. Jedes Tier, das man essen darf, dessen Ausscheidungen sind tahir. Den Beweis sehen wir hier unter anderem in diesem Hadith, weil er sagte, dass man in den Stellen von Schafen und Ziegen beten darf. Und da, wo sie sich immer aufhalten, da muss irgendwie Unreinheit sein. Es geht gar nicht anders, okay? Aber dieses Tier, bei Pferden genauso. Und bei Kamelen genauso. Nur bei Kamelen gibt es einen anderen Grund. Er hat gesagt, فَإِنَّا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينَ. خُلِقَتْ kommt vom Wort, hier in diesem Zusammenhang, kommt vom Wort خُلُق. Ja, خُلُق. Und es geht darum, dass die gleichen Eigenschaften oder ähnliche Eigenschaften haben wie die Satane. Das heißt, sie sind aufmürrisch oder sie sind unruhig. Und deswegen, jeder weiß, wenn er neben einem Kamel betet und dieses Kamel fängt sich an zu bewegen oder ähnliches, dann ist es gefährlich, das Tier. Das ist kein Spaß. Ja? Und die können durchdrehen. Die können manchmal durchdrehen und dann sind sie tödlich. Aber ein Schaf und eine Ziege, was sollen sie machen? Das sind zahme Tiere, die greifen nicht an, die hauen ab. Aber das ist nicht das Gleiche. Und deswegen, wallahu a'lam, hat der Prophet a.s.w. das nennt man Ta'lil. Das heißt, wir suchen hier einen Grund, der offensichtlich ist, weil es gibt einen offensichtlichen Unterschied zwischen einem Kamel und einem Tier wie ein Schaf und einer Ziege. Betet dort sind ein Segen, fa'innaha baraka, und zweifellos. Der Segen in diesen Tieren ist in Bezug auf ihr Fleisch, in Bezug auf ihre Milch, in Bezug auf ihr Fell, Wolle, in Bezug auf den Handel. Manche kaufen, verkaufen damit. Und Allah, was andere Dinge noch gibt, weil es gibt ja auch Tiere, mit denen man Wasserräder betreibt und solche Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, welche Tiere das unbedingt sind, aber der Segen von diesen Tieren ist natürlich riesengroß. 26. Wann wird ein Kind zum Gebet aufgefordert? Sabra ibn Ma'bad berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fordert die Kinder auf zu beten, wenn sie 7 Jahre alt geworden sind. Und wenn sie 10 Jahre alt sind und immer noch nicht beten, dann schlagt sie deswegen. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht es darum, dass das Gebet ist zwar Fard, und wir sind ja gerade im Kapitel As-Salah, aber dass, wenn wir sagen, das Gebet ist Fard, da haben wir wieder ein Beispiel, wie vorhin ich gesagt habe, das ist eine allgemeine Aussage. Das ist eine arme Aussage. Das Gebet ist Fard für wen? Du sagst, für jeden Muslim. Stimmt das wirklich? Ist für jeden Muslim Fard? Nein, wenn du genau überlegst, ist es nicht für jeden Muslim Fard, weil Frauen während dem Hayd und Nifas nicht beten brauchen. Okay? Und wenn du genauer schaust, jemand, der in Ohnmacht ist, ja, braucht auch nicht beten. Und wenn du genauer schaust, jemand, der noch ein Kleinkind ist, braucht auch nicht beten. Und so weiter. Das heißt, du findest Ausnahmen, und diese Ausnahmen, wie man so schön sagt, bestätigen die Regel, weil es eben nur wenige sind. Aber die meisten Menschen auf der Welt, die Muslime sind, müssen beten. Und deswegen ist die Aussage, ein Muslim muss beten, ist korrekt. Und keiner würde dir sagen, die Aussage ist falsch. Ja, das ist meine Namenaussage. Ich wollte nur so viel dazu sagen, dass es Normalität ist in unserem Alltag, dass wir solche Verallgemeinerungen machen. Was Kinder angeht, gemäß Ijma' brauchen Kinder nicht beten, aber Kinder sollen trainiert werden, ihr Gebet zu verrichten, damit sie nicht von heute auf morgen beten müssen. Denn wie wir wissen, sobald ein Kind islamisch erwachsen wird, biologisch reif wird, muss es das Gebet verrichten. Und das kann von heute auf morgen sein. Denn spätestens, wenn ein Kind 15 Jahre alt geworden ist, gemäß der richtigen Ansicht der Ulama, muss es anfangen zu beten. Das ist ja ein Augenblick. Und von einem auf den anderen Augenblick beten zu können, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen soll man sich daran langsam gewöhnen. Und das war schon immer so unter den Muslimen. Und Alhamdulillah, die Sache ist auch keine komplizierte Angelegenheit. Denn solange die Eltern ihre Gebete verrichten und ihre Kinder regelmäßig in die Moschee nehmen und ihnen ein gutes Vorbild sind, hat man nie ein Problem damit, inshallah ta'ala. Und wenn, dann ist es nicht deine eigene Schuld. Weil du weißt nicht jeder wird rechtgeleitet. Das ist eine andere Angelegenheit. Aber wir bitten Allah um Rechtleitung für uns selbst und für unsere eigenen Kinder und für unsere Nachkommen. Aber der Mensch macht, was er kann. Und normalerweise, wenn er ein gutes Vorbild ist, dann nehmen die Kinder, die Eltern zu einem Vorbild. Und wenn auch das eine oder andere Kind mal abschweift und in die Irre geht, so wird es inshallah ta'ala, solange Allah ihn die Barmherzigkeit eines langen Lebens gewährt, wird das Kind wieder zurückkehren, inshallah. Gerade wenn es die Zeit durchgemacht hat, in der es eben wild ist aufgrund seiner Pubertät und sein Hormonspiegel, der durcheinander geworden ist, sei es ein Junge oder ein Mädchen, aber irgendwann mal setzt sich das wieder und man wird vernünftiger und man kehrt zurück zu dem, was man eigentlich gewesen ist, nämlich ein aufrichtiger Muslim, wie Allah einen Menschen geboren hat. Ab 7 Jahren soll man ein Kind zum Beten auffordern, weil ab ungefähr 7 Jahren, und das ist die Festlegung des Propheten, deswegen bleiben wir auch dabei, weil in der Regel ab 7 Jahren ungefähr ein Kind lernt zu unterscheiden. Das heißt, sein Hirn ist so weit, dass er entscheiden kann zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und das nennt man Tamyiz-Alter. Weil Mayyaza auf Arabisch heißt unterscheiden. Ja? Und ab diesem Alter, wenn du ihm Geld gibst und es auf den Markt geht, kann er normalerweise entscheiden, ob dieses Produkt diesen Betrag wert ist. Natürlich rede ich von den normalen Sachen, die man kauft, essen, trinken, so gesagt. Vorher kann er sich noch sehr schnell reinlegen lassen. Natürlich gibt es Kinder, die früher reif sind und Kinder, die später reif sind. Aber es geht hier um einen Richtwert, den der Prophet uns gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam, weil das meistens der Fall ist. Und deswegen, vor sieben Jahren, brauchst du dein Kind nicht auffordern, aber es macht dir inshallah ta'ala sowieso nach. Ja? Es macht dir sowieso nach. Aber ab 7 Jahren bist du aufgefordert, ihn aufzufordern. Das heißt, wenn du vor 7 Jahren das machst, das ist keine Sünde, das ist nicht schlimm, inshallah ta'ala, du gewöhnst ihn an etwas Gutes, alhamdulillah. Aber dieses Auffordern und daran erinnern zu beten, diese Aufforderung des Gesetzgebers an dich beginnt eben, wenn er 7 Jahre alt geworden ist. Vorher kannst du auch machen, aber es ist keine Aufforderung da, freiwillig, und inshallah ta'ala auch kein nichts Falsches. طيب, ab 10 Jahren ist das Kind immer noch nicht baligh, das heißt also islamisch vollreif. Aber es ist schon in einem Alter, in dem es brenzlig wird. Das heißt, wenn es jetzt nicht langsam sich daran gewöhnt, seine Gebete ordnungsgemäß zu verrichten, dann wird er wahrscheinlich groß werden wie die anderen, die groß werden und nicht beten und sich daran gewöhnen, nicht zu beten, und dann 30, 40, 50 Jahre lang vielleicht nicht beten, bis er irgendwann mal merkt, was das Leben wert ist, und dass er irgendwann mal merkt, dass er eigentlich Allah näher steht jetzt als an seinem Leben schon, und vielleicht anfängt zu beten. Aber das ist natürlich eine riesige Anstrengung. Deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala immer für Eltern, die er uns gibt, die uns von klein auf an das Gute gewöhnt haben, sodass das Beten zu einem Teil von uns geworden ist, sodass das Fasten unvorstellbar ist wegzulassen, sodass das das Sagen von islamischen Ausdrücken und der Charakter eines Muslims zu einer Selbstverständlichkeit und Teil zu seinem Charakter geworden ist. Das ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du Eltern hast, die dich so hin erzogen haben. Und deswegen, wenn er mit 10 Jahren immer noch nicht das macht, dann wird es brenzlig, und dann ist eben die Gefahr, dass du deine Aufgabe als Vater oder Mutter versäumt hast. Und hier natürlich ist von einem erzieherischen Schlagen die Rede, und das ist aufgebaut auf einer Regel, dass manchmal einen kleinen Schaden in Kauf zu nehmen, besser ist, als diesen kleinen Schaden wegzulassen, und dann kommt nachher irgendwann mal ein riesig großer Schaden. Ja? Und diese Regel befolgt eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch. Ja? Jeder Mensch. Also wenn du zum Beispiel in der Schule bist, ja? Und ein, Lehrer bestraft seinen Schüler, indem er ihm eine Strafarbeit gibt, oder indem er ihn vor die Tür setzt, oder indem er ihn seelisch straft, indem er ihm ein bestimmtes Geschenk verwehrt. Ihr wisst, seelisches und psychisches Bestrafen, indem er ihm zum Beispiel ein hartes Wort sagt, ja, heute bist du aber richtig faul zum Beispiel, ja, und das trifft ihn, das macht er und stellt ihn bloß vor der ganzen Klasse, dann ist das in vielen Fällen viel, viel schlimmer, als wenn er einen Klaps auf den Po bekäme. Ja? Und deswegen ist es höchst verwundernswert, dass manche Leute aus solchen Hadithen ein Drama machen, obwohl sie in ihrer Praxis, in der Gesellschaft, in den Institutionen, die es gibt, viel schlimmere Sachen machen als dies. Ja? Aber das ist nicht unser Problem. Die Menschen finden erst durch Probieren und durch Herausfinden heraus, was gut ist und was schlecht ist. Und dadurch verpassen sie natürlich viel Gutes. Entscheidend ist für uns, dass ähnlich wie aus dem Koran Karim mit dem Beispiel von Musa und Al-Khadr alayhi as-salatu was-salam, in dem Al-Khadr ein Loch geschlagen hat in das Schiff und Musa alayhi as-salatu was-salam ihn dafür gescholten hat und oder zurechtgewiesen hat, und letztendlich war seine Entscheidung richtig. Es war richtig, das Schiff zu beschädigen. Dadurch konnte das ganze Schiff gerettet werden. Hätte er es nicht gemacht, wäre das ganze Schiff draufgegangen. Ja? Und das ist eben die Sache. Und wie oft in deinem Leben, stell dir mal vor, du bist in einem Gebäude, und in diesem Gebäude wird gerade renoviert. Und beim Renovieren wird eine Wand aufgeschlagen und du siehst, da ist ein altes Rohr. So. Jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du kannst sagen, machen wir wieder zu und lassen das alte Rohr, wie es ist. Und wenn es irgendwann mal platzt, dann müssen wir wieder aufmachen. Oder du sagst, nein, ich zerstöre das alte Rohr und mache noch sogar mehr von der Wand kaputt und noch mehr vom alten Rohr auszutauschen, weil dann habe ich einen kleinen Schaden, aber einen großen Schaden, nämlich einen Wasserschaden, vorgebeugt. Ja. Weil diese Regel, dass man einen kleinen Schaden in Kauf nimmt, um einen größeren abzuwehren, ist eine ganz normale Regel und bedeutet nichts anderes, als dass man vorausschauend denkt. Oder zum Beispiel dein Automechaniker sagt zu dir, deine Bremsen müssen bald gewechselt werden. Wechsel sie lieber jetzt. Wenn du es nicht machst, dann machst du den Schaden, du musst nachher nochmal zu ihm gehen. Es kann sein, dass es passiert in einem Zeitpunkt, wo du dein Auto dringend brauchst, und jetzt kann er es direkt machen. Der Schaden ist da, die Bremsen gehen ja noch. Das heißt, du kannst noch ein bisschen damit fahren. Du zahlst jetzt Geld, was du eigentlich nicht zahlen wolltest. Der Schaden ist da, aber der ist nicht so groß. Und denk über Reifen und Öl wechseln beim Auto. Ich würde nur damit sagen, das ist eine ganz normale Sache im Alltag, dass man dementsprechend handelt. Dass heutzutage Leute gegen das Schlagen grundsätzlich sind, ist eine Welle. Du hast halt Glück oder Pech, wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo es halt so der Fall ist. Ja? Aber das ist eine ganz natürliche Erscheinung, und fragt mal nach bei euren eigenen Eltern oder den Eltern eurer Eltern. Ja? Und dann findest du, ich sage nicht immer, aber oft findest du, dass zum Beispiel deine Eltern noch eine Tracht Prügel bekommen haben. Ja, im gleichen Land, in dem du jetzt bist. Ja, und da war das ganz normal und keiner hat was gesagt. Ja. Aber jetzt in der Gesellschaft, jetzt in der Generation, meine ich, in der du geboren wurdest, ist das plötzlich ganz verpönt. So etwas macht man nicht mehr. Ja. Aber es wird sich wieder ändern, weil es ist normal, dass wenn du etwas abbekommen hast, dass du nicht mochtest, dass du es dann deinen eigenen Kindern nicht weitergibst. Ja? Und dann, wie oft hört man von Eltern, ja, hätte ich mal mit dir das Gleiche gemacht, wie ich von meinen eigenen Eltern bekommen habe und ähnliches. Ja? Wie dem auch sei, das alles zeigt, dass die Menschen sehr oft mit dem Strom gehen. Die gucken eigentlich nicht, was Wissenschaftler sagen. Die gucken nicht, was die Experten sagen. Die gucken nicht, was Psychologen sagen. Die gucken nicht, was Erziehungswissenschaftler sagen. Ich meine natürlich nicht die einfach Taklid machen, sondern die Leute, die wirklich etwas erforschen und Statistiken haben und auch nicht nur in ihrem Land gucken. Was ist das? Die Menschen gibt es überall auf der Welt. Ja? Man muss überall schauen, wie das System funktioniert, um eine Schlussfolgerung zu machen für Menschen allgemein. Sondern viele Menschen gehen einfach mit dem, was gerade in ist oder was gerade out ist. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, fordert die Kinder auf zu beten, wenn sie 7 Jahre alt geworden sind. Und wenn sie 10 Jahre alt sind und immer noch nicht beten, dann schlagt sie deswegen und lasst sie in getrennten Betten schlafen. Dieser Zusatz, und lasst sie in getrennten Betten schlafen, ist natürlich auch eine Vorbereitung auf die Phase, der Pubertät und auch ab 10 Jahren. Denn ihr müsst euch vorstellen, Mädchen werden normalerweise früher reif als Jungs. Und das kann schon mit 9 Jahren der Fall sein, wie im Fall von Aisha, radiallahu ta'ala anha. Und die Menschen haben sich ja nicht verändert. Die Menschen sind auch die gleichen Menschen. Die haben sich ja nach 1400 Jahren nicht irgendwie in andere, was ist denn, nicht andere Spezien mutiert oder sowas, wie manche Leute denken. Deswegen, diese Sachen können schon ab 9 Jahren sogar der Fall sein. Aber das ist aber selten. Das ist so das früheste Alter. Ja, das ist früher als das kennt man nicht. Ja. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch hier von 10 Jahren gesprochen. Und das gilt nicht nur, für Jungs mit Mädchen, sondern auch zwischen Jungs und Jungs. Ja. Irgendwann entwickelt sich die Aura und die Aura schützt man. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, wenn du es schaffst, dass niemand deine Aura sieht, außer deine Ehefrau und das, was deine rechte Hand besitzt, dann mach das. Ja. Und das ist natürlich ein Mittel zu diesem Zweck. Dieselbe Überlieferung wie zuvor, nur mit anderem Isnad. Hier heißt es zusätzlich, und wenn jemand von euch seine Dienerin mit seinem Diener oder Lohnarbeiter verheiratet, dann soll sie ihren Besitzer nicht mehr unter dem Bauchnabel und über den Knien anschauen. Ja, das aus Beispiel von damals, aus der Zeit der Sklaverei. Denn wenn jemand Besitz eines anderen war, dann durfte er von ihm alles sehen, weil es ja sein Eigentum ist. Es ist ja keine Beziehung zwischen Sohn und Vater oder zwischen Ehemann und Ehefrau oder sowas, sondern es ist eine Beziehung zwischen Eigentümer und Eigentum. Ja? Und, aber sobald er eben ihn verheiratet hat, seine Dienerin verheiratet hat, dann ist sie die Ehefrau eines bestimmten Mannes geworden. Ja, auch wenn er noch Eigentum ist von dem Eigentümer, ist trotzdem darf er die Aura nicht mehr sehen, wie es in diesem Hadith offensichtlich heißt. Hisham ibn Sa'd sagte, wir traten einmal bei ihm, bei Mu'ad ibn Abdullah ibn Khubayb ein. Mu'ad sagte dann zu seiner Frau, wann muss ein Kind beten? Sie sagte, ein Mann von uns berichtete über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er darüber befragt wurde. Er antwortete, wenn es zwischen rechts und links unterscheiden kann, dann fordert es auf zu beten. Auch diese Überlieferung, auch wenn sie daif ist, aber sie bestätigt das, was wir vorhin gesagt haben. Nämlich sobald das Kind das Tamyiz-Alter erreicht hat und unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, womit hier eben ausgedrückt wurde, was hier ausgedrückt wurde, als wenn es zwischen rechts und links unterscheiden kann. Gemeint ist also nicht jetzt das Wortwörtliche, denn ein Kind mit 4 Jahren kann schon vielleicht schon mit 3 Jahren mit rechts und links unterscheiden. Sondern gemeint ist einfach mit rechts hier das Gute und links das Schlechte. Allah weiß am besten Bescheid. Ansonsten, wenn das wortwörtlich so gemeint wäre, dann würde das im Widerspruch stehen zu dem, was wir vorhin gehört haben. Und wäre auch nicht so schlimm, weil die Überlieferung ist eh nicht authentisch. Das nächste Kapitel ist über den Adhan, oder die nächsten Kapitel sind über den Adhan und sind ein bisschen länger. Und deswegen machen wir, heute nur die 27. Kapitel noch und dann machen wir Stopp. Das ist eine Einführung praktisch in die nächsten Unterrichte bei Idhnillah Azza wa Jal. Und zwar 27, wie alles mit dem Adhan anfing. Eine Tante von Abu Umair ibn Anas sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte sich Gedanken, wie er die Menschen zum Gebet rufen könnte. Man sagte zu ihm, stell eine Fahne auf, wenn Gebetszeit ist. Sobald sie sie sehen, werden sie sich gegenseitig informieren. Diese Idee missfiel ihm. Taban, unpraktisch. Wer hört eine Fahne? Wen oder so, ne? Dann schlug man ihm das Horn vor. Der Überlieferer sagte, Ziyad, das Horn der Juden. Doch dies missfiel ihm auch. Warum? Es ist eine Nachahmung des Volkes der Schrift. Er sagte, dies machen die Juden. dann schlug man ihm vor, eine Glocke zu verwenden. Da sagte er, dies machen die Christen. Dann ging Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih fort, bekümmert um diese Sache. Der Sahabe hat also gehört, was der Prophet gesagt hat. Er macht sich Sorgen und hat sich ebenfalls Sorgen gemacht. Bekümmert um diese Sache, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigte. Dann sah er im Traum den Adam. Als dann ging er am nächsten Morgen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm davon. Er sagte, o Gesandter Allahs, ich war im Halbschlaf, als jemand zu mir kam und mich den Adhan lehrte. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu sagte, Umar ibn Khattab hatte ihn, den Traum, schon vorher gesehen und behielt den Traum 20 Tage lang für sich. Danach erzählte er ihm den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, Umar, was hat dich davon abgehalten, ihn mir mitzuteilen? Er sagte, Abdullah ibn Zayd ist mir zuvor gekommen und so schämte ich mich. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Bilal, steh auf und schau, was Abdullah ibn Zayd dir mitzuteilen hat und tu dies dann. Danach rief Bilal den Adhan aus. Abu Umair sagte, die Ansar behaupten, wäre Abdullah ibn Zayd an jenem Tage nicht krank gewesen, hätte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn zum Gebetsrufer gemacht. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet wie die Sache mit dem Adhan angefangen hat und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei den 5 Gebeten eine Methode suchte, wie er die Leute zum Gebet rufen konnte. Und dieser Hadith beinhaltet als erstes die unglaublich große Ni'ma von Allah tabaraka ta'ala für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie es in einer Überlieferung heißt, ich glaube es über Aisha oder jemand anderes, wie sie sagte, ich sehe, dass immer, wenn du etwas willst, dein Herr dieser Sache nachkommt. Subhanahu wa ta'ala. Und zu diesem Ding gehört offensichtlich der Adhan. Das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, dass dieser Adhan im Traum gesehen worden ist. Und ein Hinweis darauf, dass eben der Traum von Allah Azza wa Jal ist und ein wahres Traumgesicht, ein Ru'ya, ist, dass mehr als eine Person den gleichen Traum gesehen hat. Dann kommt hinzu, dass diese Überlieferung kein Argument natürlich ist dafür, dass wir Träume als Quelle, gesetzliche Quelle haben. Warum? Weil Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu ist ja nicht hinausgegangen und hat den Adhan ausgerufen, nachdem er den Traum gesehen hat, sondern er hat es dem Propheten erzählt und er hat das bestätigt und dadurch wurde es Gesetz. Und er hat bestätigt in einer anderen Überlieferung, dass das eben ein wahres Traumgesicht gewesen ist, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet konnte Träume deuten, ja, das heißt, er wusste, was ein Traum bedeutet, wenn er gesehen wird. Und aus dem Hadith lernen wir ebenfalls, dass die Träume, die wahren Träume, entweder Symbolik beinhalten und gedeutet werden müssen oder auch manchmal eindeutig sind, wie in diesem Hadith und auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst am Anfang der Offenbarung, bevor der Jibril zu ihm gekommen ist, alaihi salam, hat er Träume gesehen und sie haben sich immer bewahrheitet, schnell bewahrheitet. Am nächsten Tag schon hat er genau das gesehen, was er im Traum gesehen hat. Und was auch für 2 Personen gilt, gilt auch für eine Person. Das heißt, wenn ein Traum sich wiederholt, mehrmals wiederholt, immer der gleiche ist, dann weist es auch darauf hin, dass das jetzt keine keine Sache ist, die im Unterbewusstsein irgendwie abgeht, sondern eher ist etwas, das von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber wie ich gesagt habe, da unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, diese Möglichkeit, dass man aus einem Traum etwas entnimmt und zum Gesetz macht, nicht mehr möglich, gar nicht mehr möglich. Und hier erkennen wir, dass jeder, der aus einem Traum etwas ableitet, halal oder haram, oder einen bestimmten Gebetsform oder einen bestimmten Dhikr, oder jemanden vielleicht sogar verurteilt oder über ihn etwas sagt, was gut ist, schlecht ist, und zum Beispiel sagt im Traum, ich habe gesehen, dass der Sohn so ist, derjenige, der gestern was gestohlen hat, zum Beispiel. Für all das ist ungesetzlich und nicht erlaubt. Und weil es kann auch sein, dass es der Satan gewesen ist. Und der Satan dir sagt, es war der Sohn so. Und er will nur Unruhe stiften zwischen dir und deinen engsten Freunden oder deiner Familie. Er zeigt dir das Bild von Sohn so, sagt, ich war es gewesen. Und ihr wisst, der Shaitan kann ja die Gestalt eines Menschen annehmen im Traum. Und dann sagt er, er ist gewesen. Und auch wenn Träume gedeutet werden, manchmal trifft man Leute, die Träume deuten. Okay? Auch wenn Träume gedeutet werden, so ist das nichts mehr als ein Versuch, es zu deuten. Wie eine Fatwa. Eine Fatwa, ein Ijtihad. Ja? Weil mit Gewissheit wird es dir keiner sagen können. Also hundertprozentig. Ja. Es gibt immer Träume, die sind bei den Traumdeutern eindeutig. Aber trotzdem, es geht darum, die meisten, also es gibt eine Überlieferung, die sagt, diejenigen Menschen, die am wahrhaftigsten sind in ihrer Aussage, die sehen auch die wahrhaftigsten Träume. Astaqukum hadithan, astaqukum ru'ya. Okay? Die ganze Sache ist aufgebaut, erstmal auf was hat dir überhaupt der erzählt? Was hat er denn gesehen? Was hat er denn behauptet? Ja? Und dann zweitens, dass die Interpretation davon auch korrekt ist. Und das ist aufgebaut auf dem, was er gehört hat. Und auf seine eigenen Kenntnis. Ich will jetzt nicht kleinreden, das gibt es, Leute, die Träume deuten können, das gibt es, die das auch richtig machen, aber es bleibt ein Versuch. Und deswegen kann es richtig sein, er kann auch falsch sein. Deswegen darf man darauf nichts, was Halal und Haram geht, aufbauen, sondern diese Träume sind für uns, liebe Geschwister, das sage ich immer wieder, also nicht von mir selbst, sondern auch durch diese Sachen sind für uns entweder eine Motivation, etwas Gutes zu tun, was sowieso schon gut ist. Deswegen habe ich gesagt, was Gutes zu tun, woher weißt du, dass es gut ist? Weil aus der Scharia kennst du es gut. Oder eine Warnung davor, etwas Schlechtes zu tun. Warum weißt du, dass es schlecht ist? Ja, weil es aus der Scharia eben weiß, dass es schlecht ist. Das ist die Träume. Ja. Entweder anspornend oder warnend. Das war's. Ich rede hier von den Träumen von Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Hier sehen wir, dass Abdullah ibn Zayd, am Ende heißt es, wäre er nicht krank gewesen, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn zum Gebetsrufer gemacht. Die Leute sagen das, ja, das war's, also ist nicht jetzt so wichtig, aber es geht darum an dem Tag, weil ansonsten Abdullah ibn Zayd und Bilal und eben Maktum, sie sind die drei Muadzin gewesen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und Abu Mahdura. Das heißt, die haben ja auch den Adhan ausgerufen. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Tayyib, an dieser Stelle machen wir Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit, euch belohnen für eure Konzentration. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.